Aufgestiegene Paul Medwick, der Big Boss einer Kleinstadt bei New York, unterstützt gegen den Rat seines Freundes Ned Beaumont die Wiederwahl von Senator Henry. Dessen Sohn Taylor hat eine Affäre mit Medwicks Tochter Opel. Als Taylor erfährt, dass Medwick Taylors Schwester Janet heiraten will, gibt es Streit zwischen Paul Medwick und Taylor Henry. Daraufhin wird Taylor Henry tot auf der Straße aufgefunden und alle vermuten, dass Paul Medwick der Mörder ist. Auch anonyme Briefe kursieren, die darauf hindeuten und unangenehme Fragen stellen. Ned Beaumont, der Freund von Paul Medwick, will unbedingt die Wahrheit herausfinden, denn Medwicks Wiederwahl ist in Gefahr. Der gläserne Schlüssel, nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Dashiell Hammett, aus dem Amerikanischen von Hans Wollschläger. Hörspielbearbeitung in 2 Teilen und Regie Walter Adler. 2. Teil: Der zerbrochene Schlüssel. Ich weiß, dass Sie ein Gentleman sind, sonst wäre ich nicht hier. Sie meinen, ich habe gelernt, dass man keine braunen Schuhe zu blauen Anzügen trägt, solche Sachen? Solche Sachen hatte ich nicht im Auge dabei. Dann irren Sie sich leider. Ich bin ein Spieler und der Schmarotzer eines Politikers. Bitte lassen Sie uns nicht streiten. Wenigstens nicht, solange wir nicht unbedingt müssen. Verzeihen Sie. Möchten Sie sich nicht setzen? Ich bin nicht besonders gut im Lügen. Also, ich weiß, dass Paul meinen Bruder Taylor getötet hat. Und ich habe die anonymen Briefe geschrieben. Das ist wirklich umwerfend. Pauls eigene Tochter und sein Schätzchen beide versuchen, ihn auf den elektrischen Stuhl zu bugsieren. Hat wahrhaftig Glück bei den Frauen. Sie hassen Paul, nicht wahr? Selbst dann, wenn er Ihnen beweisen würde, dass er Taylor nicht getötet hat, würden Sie ihn immer noch hassen. Ja, ich denke schon. Ich will, dass Sie Bescheid wissen. Sie sind Pauls Freund und das macht Sie vielleicht zu meinem Feind, aber ich glaube, wenn Sie wissen, was passiert ist, wenn Sie die Wahrheit kennen, dann werden Sie nicht, wenigstens nicht mein Feind sein. Ich weiß nicht, was bei Ihnen zu Hause passiert ist an dem Abend, er hat es mir nicht erzählt. Paul war zum Essen da. Es war das erste Mal, dass wir ihn zum Essen da hatten. Nur Vater, Paul und ich saßen am Tisch. Taylor wollte zum Essen weggehen. Er wollte nicht mit Paul zusammen essen, weil sie doch den Streit gehabt hatten wegen Opel. Nach dem Essen waren Paul und ich eine kleine Weile allein im Zimmer und da hat er ganz plötzlich die Arme um mich gelegt und mich geküsst. Verzeihen Sie. Sprechen Sie weiter. Hat er irgendwas gesagt, als er Sie küsste? Nein. Was passierte dann? Ich war wütend, natürlich, und ich ließ ihn stehen. Haben Sie denn gar nichts zu ihm gesagt? Nein, und auch er sagte nichts, was ich hätte verstehen können. Ich ging nach oben und begegnete Vater, der gerade herunterkam. Während ich ihm erzählte, was passiert war, ich war auf Vater ebenso böse wie auf Paul, weil es ja doch Vaters Schuld war, dass Paul da war, hörten wir Paul aus der Haustür gehen. Und dann kam Taylor aus seinem Zimmer herunter. Er hatte mich mit Vater reden hören und fragte mich, was passiert wäre. Aber ich ließ ihn bei Vater stehen und ging auf mein Zimmer, zu wütend, um noch weiter darüber sprechen zu wollen. Und dann habe ich sie beide nicht mehr gesehen, bis Vater zu mir ins Zimmer kam und mir sagte, Taylor wäre umgebracht worden. Na schön, und was weiter? Was weiter? Verstehen Sie denn nicht? Konnte ich da noch einen anderen Gedanken haben, als den, dass Taylor hinter Paul hergelaufen war, ihn eingeholt hatte und von ihm getötet worden war? Er war wütend und Sie wissen doch, dass sein Hut nicht gefunden worden ist. Er war viel zu sehr in Eile, viel zu wütend, um noch erst nach seinem Hut zu greifen. Paul hätte Taylor nicht töten müssen und er hätte es auch nie und nimmer getan. Er wäre leicht mit einer Hand mit ihm fertig geworden und er verliert bei einem Streit nie den Kopf, das weiß ich. Aber nehmen wir ruhig mal an, er hätte es getan. Ich meine, ohne Absicht, als Unfall, obwohl ich selbst das nicht glauben kann. Könnten Sie daraus irgendwas anderes machen als einen Akt der Notwehr? Wenn es Notwehr gewesen wäre, warum hätte er es dann vertuschen müssen? Er will sie heiraten. Da würde er nicht eben gut dastehen, wenn er zugäbe, er hätte ihren Bruder getötet. Ich habe ihn gefunden und er war tot. Es war niemand sonst da. Ich habe auch sonst nichts gefunden. Eins weiß ich jedenfalls, wer immer ihren Bruder umgebracht hat, er hat der Welt einen Gefallen getan. Ich weiß. Sie sind Pauls Freund. Es tut weh. sowas zu sagen. Es war blödsinnig. Sie sehen, ich hatte recht damit, dass ich kein Gentleman bin. Sie sagen ganz richtig, dass ich Pauls Freund bin. Ich bin das so oder so, egal wen er umgebracht hat. Dann war dieser Besuch also zwecklos? Ich dachte, wenn ich Ihnen die Wahrheit zeigen könnte... Es tut mir leid und ich bin enttäuscht, aber wir müssen deswegen nicht Feinde sein, nicht wahr? Der Teil von Ihnen, der Paul in eine Falle gelockt hat und immer noch in eine Falle zu locken versucht, ist mein Feind. Und der andere Teil von mir? Der Teil, der nichts damit zu tun hat? Auf die Minute. Komm rein. Also, wo brennt's? Wenn du mich fragst, sieht die Sache verdammt übel aus, Ned. Was denn? Dass Ben damit zur City Hall gelaufen ist. Also gut, falls du dich in nächster Zeit irgendwann entschließen solltest, mir zu sagen, wovon du redest, gib mir kurz Nachricht. Warte, Ned, ich sag ja schon, worum sich dreht. Hör zu. Erinnerst du dich an den Abend, wo der Henry-Sprössling abserviert wurde? Erinnerst du dich auch, dass Ben und ich gerade angekommen waren, als du auf der Bildfläche erschienen bist? Im Club? Ja. Schön. Dann hör zu. Wir haben Paul und den Jungen streiten sehen unter den Bäumen da oben. Und was habt ihr gesehen? Wir haben gesehen, wie Paul und der Junge unter den Bäumen standen und sich stritten. Das habt ihr im Vorbeifahren sehen können? Wir unterbrechen für eine Falschfahrermeldung. Achtung, Autofahrer auf der A5 Karlsruhe-Frankfurt. Kommt Ihnen zwischen Darmstädter Kreuz und Frankfurter Kreuz ein Fahrzeug entgegen. Fahren Sie deshalb äußerst vorsichtig, überholen Sie nicht, wir melden es, wenn die Gefahr vorüber ist. Achtung, Autofahrer, Falschfahrer auf der A5 Karlsruhe-Frankfurt zwischen Darmstädter Kreuz und Frankfurter Kreuz. Das war eine dunkle Stelle. Ich sehe nicht ganz, wie ihr die Gesichter der beiden so im Vorbeifahren habt ausmachen können. Es sei denn, ihr seid mit der Geschwindigkeit runtergegangen oder habt angehalten. Nein, das haben wir nicht. Aber Paul würde ich überall erkennen. Ja, vielleicht. Aber woher wollt ihr wissen, dass es der Junge war, der bei ihm stand? Wer weiß. Ganz bestimmt war es. Wir konnten genug von ihm sehen, um da ganz sicher zu sein. Und ihr habt sehen können, dass die beiden stritten? Was meinst du damit? Sind sie aufeinander losgegangen? Nein, aber sie standen da, wie wenn sie einen Streit hätten. Du weißt doch, dass man es Leuten, die Streit haben, manchmal in der Art, wie sie da stehen, ansehen kann. Ja, wenn einer auf dem Gesicht des anderen steht. Und damit ist Ben nun zur City Hall gelaufen? Ja, ich weiß nicht, ob er es freien Stücken hingegangen ist oder ob Fahr irgendwie Wind gekriegt hat davon und ihn hat holen lassen. Aber jedenfalls hat er ausgepackt bei Fahr. Das war gestern. Und wie hast du nun davon wiederum Wind bekommen, Harry? Fahr sitzt mir auf den Fersen. Auf die Art habe ich davon Wind gekriegt. Ben hat ihm erzählt, dass wir beide zusammen waren. Und da hat Fahr mir ausrichten lassen, ich soll doch mal vorbeikommen und ein bisschen mit ihm plauschen. Aber ich will nichts damit zu tun haben. Das will ich auch hoffen, Harry. Wenn du Paul helfen willst, dann geh zu Fahr und erzähl ihm, dass du die beiden Männer unter den Bäumen nicht hättest erkennen können und dass du es auch für unmöglich hieltest, dass jemand von deinem Wagen aus überhaupt dazu imstande gewesen wäre. In Ordnung. Genau das werde ich machen. Aber, hör mal nicht, ein bisschen was müsste schon rausspringen dabei für mich. Ich gehe da ein Risiko ein und, tja, du weißt ja, wie das ist. Wir werden dir nach der Wahl einen bequemen Posten besorgen, einen, wo du bloß etwa eine Stunde am Tag aufkreuzen musst. Das wäre natürlich... Ich muss dir was sagen, Ned. Ich bin total pleite. Könntest du nicht jetzt schon ein bisschen was Bares locker machen? Stattdessen, ich könnte schon verdammt gut gebrauchen. Vielleicht, ich werde mit Paul drüber reden. Mach das, Ned, und ruf mich an. Sicher, bis dann. Ich wünschte, du würdest mal mit McLaughlin sprechen. Was ist denn mit ihm los? Ich dachte, ich hätte ihn sicher auf uns eingeschworen, aber jetzt schießt er quer. Läuft eigentlich sonst alles nach Wunsch? Wir kommen auch ohne McLaughlins Stimmenpaket zurecht, wenn wir müssen. Schon möglich, aber wir können nicht unbegrenzt weiter einen Verlust nach dem anderen hinnehmen und immer noch hoffen, zurechtzukommen. Mein Gott, du musst aber auch immer zu schwarz sehen, Ned. Bist du denn nie zufrieden? Ich habe noch nie einen Wahlkampf durchgestanden, der nicht irgendwann einmal so aussah, als ginge alles in den Eimer. Aber irgendwie klappt es dann doch. Das heißt aber noch lange nicht, dass es nun immer klappen muss. Wenn der Mord an Taylor Henry nicht zack, zack aufgeklärt wird, brauchst du dir um den Wahlkampf überhaupt keine Sorgen mehr zu machen. Dann bist du nämlich erledigt, egal wer gewinnt. Was meinst du nun damit wieder, Ned? Praktisch die ganze Stadt glaubt, du hättest ihn umgebracht. Ach ja? Darüber zerbricht dir nun nicht den Kopf. Über mich ist auch früher schon viel geredet worden. Gibt es eigentlich irgendwas auf der Welt, was du noch nicht durchgestanden hast? Wie wär's zum Beispiel mit dem bekannten Elektroschock? Dem hoffe ich, mich überhaupt nie aussetzen zu müssen. Du bist gerade jetzt gar nicht so weit davon entfernt, Paul. Herr, mein Heiland. Du hast doch nichts zu tun. Ich stehle dir nicht deine kostbare Zeit mit meinem Gequatsche. Ich höre dir zu. Ich habe noch nie was verloren, wenn ich dir zuhörte. Ich rate nicht bloß in der Gegend rum, Paul. Ich war heute Nachmittag bei Farr, um mit ihm zu reden. Ich musste mir selber Einlass verschaffen, die Tür einrennen. Er versuchte, mich abwimmeln zu lassen. Er tat so, als hätte er in der Mordsache gar nicht weiter herumgebuddelt. Er wollte mir vorenthalten, was er inzwischen ermittelt hat. Am Schluss probierte er es mit richtiger Blödmacherei. Ausgerechnet Farr. Ein Bursche, den ich sonst durch jeden Reifen springen lassen konnte. Das ist bloß Farr. Rutledge oder Brody oder sogar Rainey könnten von sich aus auf die Idee kommen, dich aufs Kreuz zu legen. Aber wenn Farr sich das leistet, dann kannst du Gift drauf nehmen, dass er weiß, die anderen sind auf seiner Seite. Du kannst jederzeit aufhören, mir zu glauben, Paul. Ich werde es dir schon mitteilen, wenn ich damit aufhöre. Wieso bist du denn überhaupt bei Farr gewesen? Harry Sloss rief mich an. Es sieht so aus, als hätten er und Ben Ferris dich in der Mordnacht mit Taylor in der China Street streiten sehen. Na, jedenfalls behaupten sie das. Ben ist damit zu Farr gelaufen. Harry will Geld sehen, dass er nicht auch hinläuft. Was hast du zu Harry gesagt? Ihn hingehalten. Was meinst du? Was sollen wir tun? Mit Sloss? Nichts. Der andere Affe ist ja schon zu Farr gelaufen. Spielt keine große Rolle mehr, was Sloss jetzt macht. Das habe ich nicht gemeint. Ich meine die ganze Geschichte. Wenn der Mord an Taylor Henry nicht zack, zack aufgeklärt wird, bist du erledigt. Das ist die ganze Geschichte. Und das ist der einzige Punkt, wo es sich lohnt, was zu tun. Es geht nicht. Denk dir was anderes aus. Es gibt nichts anderes, Paul. Jede andere Maßnahme spielt entweder Shad oder Farr und seiner Mannschaft in die Hände. Und jeder der beiden wird dich ruinieren. Es muss einen Ausweg geben, Ned. Denk nach. Es gibt keinen. Dieser Weg ist der einzige. Du wirst ihn gehen, ob dir das nun gefällt oder nicht. Sonst gehe ich ihn für dich. Nein, lass mich allein damit. Das ist nun wieder etwas, das tue ich nicht für dich, Paul. Ich habe ihn umgebracht, Ned. Es war ein Unglücksfall, Ned. Er kam mir auf der Straße nachgelaufen, als ich gegangen war, mit einem Spazierstock, den er sich auf dem Weg nach draußen gegriffen hatte. Wir waren... Es hatte etwas Ärger gegeben an dem Abend dort, und er holte mich ein und versuchte, mich mit dem Stock zu schlagen. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich wollte ihm den Stock wegnehmen, und dabei habe ich ihn am Kopf getroffen damit. Nicht schlimm. Es kann gar nicht schlimm gewesen sein, aber er stürzte nach hinten und schlug mit dem Kopf auf die Bordsteinkante. Was ist aus dem Spazierstock geworden? Ich habe ihn unter dem Mantel weggeschafft und verbrannt. Als ich erkannte, dass er tot war, spürte ich ihn auf einmal in meiner Hand, während ich zum Club runterging. Und so habe ich ihn unter dem Mantel genommen und später dann verbrannt. Was für ein Stock war das? Ein brauner Knotenstock, schwer. Und sein Hut? Ich habe keine Ahnung, Ned. Wahrscheinlich ist er ihm runtergeschlagen worden und irgendwer hat ihn aufgehoben. Er hatte also einen auf? Ja, sicher. Es wäre ein glatter Notwehrfall gewesen. Ich weiß, aber ich wollte das einfach nicht, Ned. Ich will Janet Henry. Und ich will sie mehr, als ich je etwas in meinem Leben gewollt habe. Du hättest jedenfalls mehr Chancen gehabt, als du jetzt hast. Sie war von Anfang an der Ansicht, du hättest ihren Bruder umgebracht. Sie hasst dich. Sie hat die ganze Zeit versucht, dich auf den elektrischen Stuhl zu bugsieren. Sie trifft die Verantwortung dafür, dass der Verdacht überhaupt auf dich gefallen ist. Denn sie hat die anonymen Briefe rundgeschickt an alle, die daran vielleicht interessiert sein konnten. Sie hat auch Opel gegen dich aufgebracht. Sie war heute Morgen in meiner Wohnung, um mir das zu sagen. Und um zu versuchen, auch mich rumzukriegen. Das heißt, sie ist mit diejenige, die... Willst du sie selber haben? Oder kommt es daher, dass... Aber das spielt keine Rolle. Mach, dass du rauskommst, du Lump. Ich will dich nicht mehr sehen. Ich mache, dass ich rauskomme, sobald ich ausgeredet Nein, habe. Sondern sobald ich's dir sage. Du kannst nichts mehr vorbringen, was ich glauben würde. Du hast nichts vorgebracht, was ich glaube. Es wird dir von jetzt an nie mehr gelingen. Gut. Ich bin froh, dass Sie Paul alles gesagt haben. Und jetzt wissen Sie, dass ich recht habe. Er hat Taylor getötet. Er hat mir gesagt, er hätte es getan. Und Sie werden mir jetzt helfen? Es war Notwehr oder ein Unglücksfall. Ich kann nicht... Glauben Sie ihm so fest, dass Sie es riskieren würden, Beweise dafür zu finden, dass er Sie belogen hat? Was meinen Sie damit? Wollen Sie mir helfen, einen Wahrheitsbeweis zu finden, ob er lügt oder nicht? Es muss doch irgendwo einen greifbaren Beweis geben. Irgendeinen Beweis, den wir finden könnten. Wenn ich es nun tue und wir finden Ihren greifbaren Beweis, versprechen Sie mir dann, ihn zu akzeptieren, ganz gleich, was er ergibt. Ja, wenn auch Sie das tun. Und Sie behalten für sich, was wir finden, bis wir die Sache abgeschlossen haben und seinen greifbaren Beweis gefunden haben. Und machen keinen Gebrauch davon, bis wir alles beisammen haben. Ja. Also dann, abgemacht. Setzen Sie sich. Wir müssen uns einen Plan zurechtlegen. Es gibt da jetzt vor allem zwei Dinge, die Sie mir ermitteln müssen, wenn Sie es nicht überhaupt schon wissen. Fehlt einer der Hüte Ihres Bruders. Paul sagt, er hätte einen Hut aufgehabt. Es war aber keiner da, als ich ihn fand. Sehen Sie zu, ob Sie feststellen können, wie viele er hatte und ob sich alle gesichert nachweisen lassen. Mit Ausnahme des einen, den ich mir ausgeborgt habe. Das kann ich nicht. Wir haben seine Sachen alle schon vor einiger Zeit weggegeben und ich bezweifle, dass jemand wusste, was er genau gehabt hat. Punkt 2 ist ein Spazierstock und die Frage, ob einer von seinen Stöcken oder den Ihres Vaters fehlt. Besonders ein schwerer brauner Knotenstock. Der müsste Vater gehören und ich glaube auch, er ist da. Prüfen Sie das nach. Es dürfte Ihnen genug zu tun geben bis morgen. Und vielleicht kriegen Sie auch noch heraus, wie Sie mit Paul stehen. Was ist damit? Ich meine mit dem Stock. Paul sagt, Ihr Bruder hätte ihn damit angegriffen und sei davon getroffen worden, als Paul ihn ihm dann wegnahm. Er sagt, er hätte den Stock mitgenommen und verbrannt. Aber wenn alle da sind, dann bedeutet das doch... Es könnte etwas zu bedeuten haben. Aber keine Tricks. Bestimmt nicht. Sie wüssten, wie glücklich ich bin, dass ich Ihre Hilfe habe, wie sehr ich sie mir gewünscht habe, dann wüssten Sie auch, dass Sie mir vertrauen können. Ich hoffe es. Ich weiß, es ist schrecklich früh, aber ich konnte einfach keine Minute länger warten. Vaters Stöcke sind sämtlich da. Sie sehen also, er hat gelogen. Hat er auch einen schweren braunen Knotenstock? Ja, das ist der, den Major Sobridge ihm aus Schottland mitgebracht hat. Er benutzt ihn eigentlich nie, aber er ist da. Dann hat er gelogen, richtig. Und als ich gestern Abend nach Hause kam, da war er da. Paul? Ja. Und er hat mich gebeten, ihn zu heiraten. Und was haben Sie gesagt? Ich habe ihm geantwortet, es wäre für mich noch zu früh und zu bald nach Taylors Tod, um mich auch nur zu verloben mit ihm. Aber ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht ein bisschen später tun würde. Und so sind wir, ich glaube, so sagt man, im Einverständnis. Hm. Bitte, glauben Sie nicht, dass ich ganz und gar herzlos bin, aber ich will um jeden Preis zu Ende bringen, was wir uns vorgenommen haben. Dass mir daneben alles andere überhaupt nicht mehr wichtig erscheint. Was wäre für ein Glückspilz, wenn Sie ihn so liebten, wie Sie ihn hassen? Sagen Sie das nicht! Bitte. Aber ich kann das nicht ertragen. Tut mir leid. Schon gefrühstückt? Nein. Hallo? Ja, Harry. Ich bin kurz mal vorbeigekommen, aber du warst nicht da. Ich wollte dich was fragen, wegen dem, du weißt schon, dem Burschen, den du mit Paul zusammen gesehen hast an dem Abend. Hatte er einen Hut auf? Tatsächlich, bist du sicher? Und hatte er einen Stock in der Hand? Ist gut. Nein, in der Hinsicht habe ich bei Paul leider nichts erreicht, Harry. Am besten sprichst du mal selber mit ihm. Ja, mach's gut. Warum interessieren Sie sich so sehr für den Hut? Ist er so wichtig? Ich weiß es nicht. Ich bin bloß ein Amateurdetektiv, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Hut eine Bedeutung hat. So oder so. Sind Sie sich auch wirklich ganz sicher, dass Sie diese Geschichte bis zum bitteren Ende durchfechten wollen? Ich will es mehr, als ich je etwas in meinem Leben gewollt habe. Das sind praktisch dieselben Worte, die Paul gebraucht hat, als er mir sagte, wie sehr er sie will. Ich weiß nicht, woran ich mit Ihnen bin. Ich bin Ihrer nicht sicher. Ich habe einen Traum gehabt, der mir gar nicht besonders gefällt. Sie glauben doch nicht etwa an Träume? Ich glaube an gar nichts. Aber ich bin zu sehr Spieler, um mich nicht doch von einer ganzen Menge Sachen beeinflussen zu lassen. Was war das für ein Traum, der Sie so misstrauisch macht gegen mich? Ich werde Ihnen dann auch erzählen, was ich von Ihnen geträumt habe. Ich war beim Angeln und ich fing einen riesigen Fisch. Eine Regenbogenforelle, aber riesig groß. Und Sie sagten, Sie wollen sie sich mal anschauen. Und nahmen sie und warfen sie einfach ins Wasser zurück, bevor ich Ihnen in den Arm fallen konnte. Und was haben Sie daraufhin gemacht? Das war das Ende des Traums. Er hat gelogen. Ich werde Ihre Forelle nicht ins Wasser zurückwerfen. Jetzt will ich Ihnen meinen erzählen. Wir hatten uns, das ist jetzt der Traum, in einem Wald verlaufen, Sie und ich, waren todmüde und hungrig. Wir liefen und liefen, bis wir an ein kleines Haus kamen und da klopften wir an die Tür. Aber niemand meldete sich. Wir probierten die Tür. Sie war verschlossen. Dann spähten wir durch ein Fenster und drinnen konnten wir einen riesengroßen Tisch sehen, auf dem sich alle nur denkbaren Delikatessen türmten. Aber wir konnten durch keins der Fenster hinein, weil überall Eisengitter davor waren. Also gingen wir wieder zur Tür und klopften und klopften und immer noch meldete sich niemand. Dann kam uns der Gedanke, dass Leute doch manchmal ihren Schlüssel unter die Fußmatte legen und wir sahen nach und da lag er auch. Aber als wir die Tür aufmachten, sahen wir Hunderte und Hunderte von Schlangen auf dem Boden wimmeln, die wir durch das Fenster nicht hatten sehen können. Und sie alle kamen auf uns zugeschlittert und geschlängelt. Wir schlugen die Tür zu und verschlossen sie und standen dann zu Tode verängstigt da und lauschten, wie sie drinnen zischten und mit den Köpfen gegen die Tür schlugen. Dann sagten sie, wenn wir die Tür aufmachten und uns vor den Schlangen versteckten, dann würden sie vielleicht herauskommen und sich irgendwohin verkriechen. Und so machten wir das. Sie halfen mir aufs Dach klettern. Es war in diesem Teil des Traums ganz niedrig. Wie es vorher gewesen war, erinnere ich mich nicht mehr. Und sie kletterten mir nach und beugten sich dann nach unten und schlossen die Tür auf. Und die Schlangen kamen alle herausgeschlittert. Wir lagen mit angehaltenem Atem auf dem Dach, bis die letzte von all den Hunderten und Aberhunderten in den Wald geschlittert und verschwunden war. Dann sprangen wir runter und liefen ins Haus und verschlossen die Tür und aßen und aßen und aßen. Und als ich aufwachte, saß ich aufrecht im Bett und klatschte immerzu in die Hände und lachte. Ich glaube, das haben Sie sich ausgedacht. Alles habe ich mir nicht ausgedacht. Aber Sie brauchen mich nicht zu fragen, welcher Teil auf Wahrheit beruht. Sie haben mich beschuldigt, gelogen zu haben. Und darum erzähle ich Ihnen jetzt überhaupt nichts mehr. Ich glaube, wir schaffen es. Sie versprechen mir, dass Sie es mich noch in derselben Minute wissen lassen, wenn wir es geschafft haben. Egal, welche Tages- oder Nachtzeit es ist. Sicher? Das verspreche ich Ihnen. Das sieht ja fast so aus, als wären Sie scharf drauf, sogar bei der Hinrichtung dabei zu sein, oder? Ich weiß, Sie halten mich für ein Ungeheuer. Vielleicht bin ich auch eins. Ich hoffe bloß, dass Ihnen nicht der Humor vergeht, wenn es soweit ist. Bitte sehr, Mr. Beaumont. Der Herr Oberstaatsanwalt empfängt Sie jetzt. Nehmen Sie Platz. Wie geht's, Beaumont? Ich wollte Ihnen erzählen, was gestern passiert ist, als ich von hier aus zu Paul ging. Ja? Ich erzählte ihm, wie ich Sie hier angetroffen hatte, in Panik. Ich sagte ihm, meiner Ansicht nach wären Sie gerade mit dem Versuch beschäftigt, genügend Mut zu sammeln, um ihm den Mord an Taylor Henry anzuhängen. Das hat er mir geglaubt. Aber als ich ihm dann sagte, die einzige Möglichkeit, sich selber zu retten, bestünde darin, den wirklichen Mörder aufzuspüren, da sagte er, das hätte keinen Zweck. Er sagte, er wäre selbst der wirkliche Mörder. Obwohl er es einen Unglücksfall nannte, beziehungsweise ein Notwehr oder sowas. Ich langweile Sie doch nicht etwa. Weiter, fahren Sie fort. Sie sind eine ängstliche Seele, Pfarrer. Ich höre mir natürlich gern an, was Sie an sachdienlichen Mitteilungen zu machen haben, aber ich bin sehr beschäftigt. Ich muss Sie leider bitten, mich nicht von Ja, gut. Ich dachte, ich brächte Ihnen da eine Neuigkeit, über die Sie total aus dem Häuschen geraten würden. Ich hatte mir sogar gedacht, Sie würden sich regelrecht die Haare raufen deswegen. Ich hatte zumindest gedacht, Sie würden Paul auf der Stelle herbeischleifen lassen und ihn mit dieser vernichtenden Enthüllung, das ist ein guter Ausdruck, konfrontieren. Erlauben Sie mir bitte, in mein Büro meine Entscheidung selber zu treffen. Das Ganze macht nicht annähernd so viel Spaß, wie ich mir gedacht hatte, Pfarr. Ja, da dürften Sie wohl recht haben. Sie sind eine ängstliche Seele, Pfarr. Geben Sie auf die Taxis Acht, wenn Sie über die Straße gehen. Bis später dann. Hier geht's rein. Also, wo hat die sich nun wohl wieder verkrochen? Sie sehen auch kein Frauenzimmer hier, oder? Nein. Sie hat sich weggemacht. Nehmen Sie Platz. Ja. Sie können auf jeden dieser gottverdammten Stühle sitzen, auf denen Sie wollen. Wenn Ihnen der eine nicht passt, dann nehmen Sie einen anderen. Ich will, dass Sie sich als meinen Gast betrachten und zum Teufel mit Ihnen, wenn Ihnen das nicht gefällt. Ja, der Stuhl ist nicht schlecht. Der Stuhl ist ein Dreck. In dem ganzen Laden hier gibt's keinen einzigen Stuhl, der was taugt. Stehen Sie mal auf. Sehen Sie? Ja. Sehen Sie? Ja. Hey. Nennen Sie das einen anständigen Stuhl, hä? Also wissen Sie, Beaumont, von Stühlen haben Sie keinen blassen Schimmer. Glauben Sie bloß nicht, dass Sie mich einwickeln können. Ich weiß, was Sie vorhaben. Sie denken, ich bin besoffen, was? Nein, besoffen sind Sie nicht. Ein Dreck, wissen Sie, von wegen. Ich bin viel besoffener als Sie. Ich bin besoffener als alle hier im Laden. Ich bin sogar stockbesoffen. Und falls Sie etwa denken, ich bin nüchtern, dann... Nein! Was kann sein, Herr Schaffner? Wo haben Sie reingesteckt? Im Bett, was? Was wünschen Sie? Ich will wissen, wo zum Teufel das Mädchen hin ist, das hier war. Ins Bett gegangen. Wohin? Ich weiß es nicht. Sie, dann finden Sie das mal raus, ja? Und zwar Dalli. Ich will Ihnen mal was sagen, was Sie jetzt machen, ja? Sie gehen rauf in die Damentoilette und sehen nach, ob sie da ist. Da ist sie nicht, ich bin aus dem Haus gegangen. Ach, so ein Dreckstück. Und bringen Sie uns was zu trinken. Für mich Roggenwhisky! Scotch. Bilden Sie sich bloß nicht ein, ich wüsste nicht, was Sie im Schilde führen. Ich führe gar nichts im Schilde, ich wollte bloß mal mit Chad sprechen. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht finde ich Whisky Vassos hier, dass der mich zu ihm hinbringen kann. Ja, und ich? Ich weiß wohl gar nicht, wo Chad steckt. Eigentlich müssten Sie es ebenfalls wissen. Ja, wieso fragen Sie denn dann nicht mich? Ja, wieso eigentlich nicht? Also, wo ist er? Ach, Sie sind ein Lügner. Es ist Ihnen schnurzegal, wo Chad ist. Hinter mir sind Sie her! Sie wissen, gottverdammt gut, dass ich... Mach mal die Klappe zu, Jess. Das ist ja ein Krach hier. Was macht der Dreckskerl da? Was macht der Dreckskerl da? Er denkt, ich weiß nicht, was er vorhat. Aber weiß ich genau, was er vorhat. Ein Lump ist das, jawohl, das ist er. Und ich werde ihn windelweich dreschen. Jawohl, windelweich. Ja, aber deswegen brauchst du doch nicht so einen Krach zu machen. Ach, Tim... Tim wird auch allmählich ein Lump. Ja. Scotch. Augenblick, okay. Ja. Gehen Sie wieder, ja. Auf Ihr Wohl, Jeff. Ich habe keine Lust auf Ihr Wohl. Sie sind ein Lump. Sie sind verrückt. Sie lügen, ich bin besoffen. Aber ich bin nicht so besoffen, dass ich nicht wüsste, was Sie vorhaben. Und ich sage, Sie sind ein Lump. Na schön, wenn Sie unbedingt wollen. Sie denken, das ist ein verteufelt schlauer Trick, wenn Sie hier hereingestiefelt kommen und versuchen, mir was einzutrichtern, dass Sie mich dann hops nehmen können, was? Warum nicht? Sie werden ja immerhin wegen Mordes gesucht, weil Sie Francis West umgepustet haben. Was zum Teufel mit Francis West? Stimmt's? Ich habe ihn gar nicht gekannt. Sie sind ein Lump. Ich spendiere Ihnen noch einen. Ja, das ist gut, aber Sie sind trotzdem ein Lump. Keller! Normale Zelle! Dieses Dreckstück. Das ist mir doch schnurzegal, ob mich jemand hops nimmt. Sie glauben doch nicht, dass die mich auf den heißen Stuhl setzen, oder? Warum denn nicht? Warum denn nicht, mein Gott? Die Strafe müsste ich ja doch erst nach der Wahl antreten. Und dann hat Chad alles in der Hand. Kann sein. Und wie das sein kann. Vielleicht lässt Chad sie aber auch die Suppe auslöffeln. Sowas soll schon vorgekommen sein. Das könnte ihm so passen. Bei all den Sachen, die ich über ihn weiß. Was wissen Sie denn so zum Beispiel über ihn? Herr mein Heiland. Der denkt, ich bin so besoffen, dass ich ihm das erzähle. Nur los, Jeff. Erzähl's ihm doch. Na, Chad, wie geht's? Komm rein, setz dich. Wir trinken einen. Kannst Mr. Beaumont kennenlernen, sein Lump. Ich hab dir doch gesagt, er sollte in Deckung bleiben. Oh mein Gott! Chad! Guten Abend, Beaumont. Hallo, Chad. Viel aus ihm rausgekriegt? Nicht viel, was ich nicht schon wusste. Er macht eine Menge Lärm, aber steckt nicht viel dahinter. Ich glaube, ihr seid alle beide Lumpen! Du redest zu viel, Jeff. Ich hab dir das früher schon gesagt. Was zum Teufel soll das denn wieder heißen? Ich rede mit dir, Jeff! Mein Gott, nochmal, ich hab's gemerkt. Es kommt langsam so weit, dass ich aufhören muss, mit dir zu reden. Sei kein Lump, Chad! Was zum Teufel ist denn bloß los hier? Wir beide sind doch schon lange alte Kumpels. Du bist immer mein Kumpel gewesen. Und ich werde immer deiner sein. Sicher, ich bin ein wenig beduselt, aber... Setz dich! Ach, dafür zerschlag ich dir die Fresse, Schat! Vorsicht, Chef, er zieht eine Pistole! Helfen Sie mir, ich kann ihn nicht länger halten. Lassen Sie los, verdammt! Haben Sie den Knaller? Ja. Ich hab ihn an der Kehle. Sehen Sie, was wir machen müssen. Wir müssen ihm einen Denkzettel verpassen. Ich will nichts damit zu tun haben. Nein? Sie glauben wohl, Chad wäre einer, der vergisst, was wir gemacht haben. Er wird's vergessen. Dafür sorg ich. Das hätten wir hingekriegt. Tim, Jeff hatte Rory umgebracht. Rufen Sie die Polizei an. Sie haben da noch Zeit, die Luft reinzumachen, hier, bevor die Leute da sind. Ich habe nichts damit zu tun und will auch weiter nichts damit. Guten Morgen, Mr. Beaumont. Sehr erfreut, Sie zu sehen. Bitte wollen Sie nicht Platz nehmen. Danke, nein, ich habe schon gefrühstückt, Senator. Wir haben dir etwas zu erzählen, Vater. Erzählen Sie es ihm. Erzählen Sie es ihm. Es geht darum, dass wir gravierendes Beweismaterial einschließlich eines Geständnisses dafür haben, dass Paul Medwick ihren Sohn getötet hat. Woraus besteht dieses gravierende Beweismaterial? Nun, Sir, die Hauptsache ist natürlich das Geständnis. Er sagt, ihr Sohn sei ihm an jenem Abend nachgelaufen und habe versucht, mit einem schweren braunen Spazierstock nach ihm zu schlagen. Und als er ihm so den Stock weggenommen habe, sei ihr Sohn unglücklicherweise davon getroffen worden. Er sagt, er habe den Stock dann mit fortgenommen und verbrannt. Aber ihre Tochter sagt, er befinde sich noch hier. Das stimmt. Es ist der, den Major Sobridge dir mitgebracht hat. Fahren Sie fort. Nun, Sir, wenn Ihr Sohn den Stock gar nicht bei sich hatte, dann wäre Madwigs Geschichte, es habe sich um einen Unfall oder um Notwehr gehandelt, ja doch geplatzt. Ich habe das auch vorgestern gesagt. Er hat offenbar Angst, ein großes Risiko einzugehen. Sie wissen ja, wie er ist, aber ich sehe keine Möglichkeit für ihn, sich der Notwendigkeit zu entziehen, Paul noch heute festzunehmen. Gibt es noch andere Beweise? Reicht das nicht? Aber es gibt noch mehr, nicht wahr? Ein paar Sachen zur Untermauerung. Ich kann Ihnen natürlich weitere Einzelheiten mitteilen, aber die Hauptsache wissen Sie jetzt, Die reicht doch, oder? Allerdings. Ich kann es nicht glauben, doch es ist so. Wenn Sie mich einen Augenblick entschuldigen wollen, auch du, meine Liebe, ich würde gerne allein sein, um nachzudenken, mich darauf einzustellen. Nein, nein, bleiben Sie hier, ich möchte auf mein Zimmer gehen. Bitte bleiben Sie, Mr. Beaumont. Ich brauche nicht lange, nur einen Moment, um mich darauf einzustellen, dass der Mann, mit dem ich Schulter an Schulter zusammengearbeitet habe, der Mörder meines Sohnes ist. Hören Sie, halten Sie es für denkbar, dass ihm die Pferde durchgehen? Sehe es ihm ähnlich, dass er sich auf die Socken macht und hinter Paul herjagt? Das wollen wir denn doch nicht. Es lässt sich nicht absehen, was da alles passieren könnte. Ich weiß nicht recht. Wir dürfen das nicht zulassen. Können wir nicht irgendwo in die Nähe der Haustür gehen, sodass wir ihn aufhalten können, wenn er es versucht? Ja, kommen Sie. Warten Sie, Senator. Sie wollen mich bitte entschuldigen. Ich habe einen Gang zu machen. Das führt zu nichts, bloß noch mehr Schwierigkeiten. Geh nicht, Vater. Hör Mr. Beaumont an. Ich habe Mr. Beaumont angehört. Ich bin vollkommen bereit, ihn auch noch weiter anzuhören, wenn er mir weitere Informationen zu geben hat. Andernfalls muss ich euch bitten, mich zu entschuldigen. Ich handle gegenwärtig aufgrund dessen, was Sie mir erzählt haben. Ich bin nicht der Ansicht, dass Sie ihn aufsuchen sollten. Aber Vater, du... Fassen Sie mich nicht an, ja? Er hat eine Pistole in der Tasche. Vater! Nun, es versteht sich von selbst, dass wir Sie nicht mit einer Pistole in der Tasche fortlassen können. Lassen Sie ihn ja nicht, Ned. Ich glaube, ihr beide habt euch vollkommen vergessen. Janet, du wirst bitte auf dein Zimmer gehen. Ich lasse es nicht zu. Ich lasse nicht zu, dass du das tust. Lassen Sie ihn nicht, Ned. Ich werde jetzt gehen. Hören Sie, Sir, ich kann nicht zulassen, dass Sie das tun. Und das ist nicht bloß eine unbefugte Einmischung von mir. Hier ist meine Ernennung zum Sonderbeauftragten für Ermittlungen der Oberstaatsanwaltschaft vom letzten Monat. Sie ist nie für ungültig erklärt worden, soviel ich weiß. Folglich kann ich nicht zulassen, dass Sie fortgehen, um jemanden zu erschießen. Sie versuchen, das Leben Ihres mörderischen Freundes zu retten. Sie wissen, das trifft nicht zu. Genug davon. Treten Sie mit der Pistole in der Tasche da auf den Bürgersteig hinaus und ich verhafte Sie. Mr. Beaumont, ich bin kein blutdürstiger Mensch, aber ich will verdammt sein, wenn ich den Gedanken ertragen kann, dass der Mörder meines Sohnes frei und ungestraft herumläuft. Ich sagte Ihnen schon, man wird ihn festnehmen müssen. Es geht gar nicht anders. Die Beweise sind schlechthin erdrückend. Und alle Welt weiß Bescheid. Sie wollen mir doch sicher nicht erzählen, als ein in der Praxis stehender Politiker dem anderen, dass Paul Medwick in Gefahr wäre, für irgendetwas bestraft zu werden, was er in dieser Stadt vielleicht getan hat. Das will ich allerdings. Paul hat verspielt. Seine Leute sind schon dabei, ihn zu verraten. Das Einzige, was ihn noch bei der Stange hält, ist der Umstand, dass sie gewohnt sind zu springen, wenn er mit der Peitsche knallt. Und dass sie ein bisschen Zeit brauchen, um sich ein Herz zu fassen. Sie gestatten mir, dass ich der andere Ansicht bin und Sie auf die Tatsache hinweise, dass ich schon länger in der Politik stehe, als Sie auf der Welt sind. Sicher. Dann kann ich Ihnen versichern, dass Pauls Leute niemals den nötigen Mut dazu aufbringen werden, ganz gleich, wie viel Zeit man ihnen gibt. Paul ist ihr Boss und er wird, mag es auch vorübergehend Revolten geben, ihr Boss bleiben. Es sieht nicht so aus, als würden wir uns da einig. Paul hat verspielt, kommen wir jetzt mal zu der Pistole. Das führt zu nichts, Sie sollten sie lieber mir geben. Geben Sie her. Also gut, wenn Sie es nicht anders haben wollen. Was ist los? Ich habe die Pistole. Verlassen Sie mein Haus! Das werde ich nicht. Setzen Sie sich hin und hören Sie zu, Janet. Sie haben es ja unbedingt gewollt und nun werden Sie es bekommen. Ich habe eine Menge zu sagen, also ist es vielleicht am besten, Sie setzen sich ebenfalls hin. Sie, Senator, haben Ihren Sohn getötet. Jetzt wollen Sie Paul töten, damit er nicht aussagen kann, dass Sie Ihren Sohn getötet haben. Sie wissen, Sie können ihn töten und damit durchkommen. Mit der Masche schneidiger Gentleman der alten Schule. Wenn Sie der Welt die Pose verkaufen können, mit der Sie es auch bei uns probiert haben. Sie wissen, er wird aufhören, Sie zu decken, wenn er verhaftet wird, weil er um keinen Preis will, dass Janet denkt, er habe ihren Bruder getötet. Und was für ein reizendes Spielchen ist da mit ihm getrieben worden. Passiert ist etwa Folgendes. Als Taylor hörte, Paul habe Janet geküsst, lief er hinter ihm her, und zwar mit dem Stock in der Hand und auf dem Kopf einen Hut, obwohl das nicht so wichtig ist. Als daraufhin Sie sich überlegten, was da alles mit Ihren Chancen auf Wiederwahl passiert. Und das ist Unsinn. Ich lasse nicht zu, dass meine Tochter hier so... Na klar ist das Unsinn. Und dass Sie den Stock, mit dem Sie ihn getötet hatten, mit nach Hause nahmen und sich auch seinen Hut aufsetzten, weil Sie barhäuptig hinter ihm hergelaufen waren, ist ebenfalls Unsinn. Aber es ist ein Unsinn, der Sie ans Kreuz nageln wird. Und was ist mit Pauls Geständnis? Das werden Sie sehr schnell sehen. Passen Sie auf, was wir jetzt machen. Janet, rufen Sie Paul an und bitten ihn, sofort hierher zu kommen. Dann werden wir ihm erzählen, wie Ihr Vater sich mit einer Pistole auf den Weg zu ihm machen wollte und sehen, was er dazu sagt. Das ist lächerlich. Wir werden nichts dergleichen tun. Rufen Sie ihn an, Janet. Janet! Warte, meine Liebe. Ich möchte noch einmal mit Ihnen allein sprechen. Also gut. Ich will es auch hören. Ich habe ein Recht, es zu hören. Das hat sie. Janet, meine Liebe, ich versuche doch nur, dich zu schonen. Ich möchte, dass du... Ich will keine Schonung. Ich will alles wissen. Rufen Sie Paul an, Janet. Nein. Dies ist schwieriger, als man es mir machen sollte, aber... Ich werde Ihnen genau erzählen, was passiert ist, und dann werde ich Sie um einen Gefallen bitten. Einen Gefallen, von dem ich meine, dass Sie ihn mir nicht abschlagen können. Allerdings... Also, meine Liebe, wenn du es unbedingt mithören willst. Ich bin an dem Abend hinter Taylor hergelaufen, weil mir nicht daran liegen konnte, Pauls Freundschaft durch die Hitzköpfigkeit meines Sohnes zu verlieren. Ich holte die beiden in der China Street ein. Paul hatte ihm den Stock abgenommen. Sie befanden sich in hitzigem Streit, oder zumindest Taylor. Ich bat Paul, uns allein zu lassen, es mir zu überlassen, mit meinem Sohn fertig zu werden. Und er tat es und gab mir den Stock. Taylor sprach zu mir, wie kein Sohn mit seinem Vater sprechen sollte, und versuchte, mich aus dem Weg zu drängen, um Paul wieder nachzulaufen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es dann passiert ist. Der Schlag aber es passierte eben. Er stürzte und schlug mit dem Kopf auf die Bordsteinkante. Da kam Paul zurück. Er war noch nicht weit gegangen. Wir stellten fest, dass Taylor auf der Stelle tot gewesen war. Paul bestand darauf, dass wir ihn dort liegen ließen und unseren Anteil an seinem Tod verschwiegen. Er sagte, wie unvermeidlich das Ganze auch gewesen sei. Im kommenden Wahlkampf könnte ein übler Skandal daraus gemacht werden und... Ja, da habe ich mich von ihm überreden lassen. Er war es, der Taylors Hut aufhob und ihn mir gab, damit ich ihn für den Heimweg aufsetzte. Ich war barhäuptig aus dem Haus gelaufen. Er versicherte mir, die polizeilichen Untersuchungen würden sofort unterbunden werden, wenn Gefahr bestünde, dass sie uns auf die Spur kämen. Später, nämlich letzte Woche, als mich die Gerüchte, er hätte Taylor umgebracht, immer mehr beunruhigten, bin ich dann zu ihm hingegangen und habe ihn gefragt, ob wir uns nicht lieber alles vom Herzen reden sollten. Aber er lachte über meine Befürchtung und versicherte mir, er sei durchaus in der Lage, auf sich aufzupassen. So ist das alles gekommen. Du hast ihn liegen lassen. Einfach so auf der Straße. Eine Wahlkampfrede, ein bisschen Wahrheit, schön herausgeputzt. Sie wollten um einen Gefallen bitten? Aber das ist nur für Ihre Ohren. Nein. Verzeih mir, meine Liebe. Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt, aber ich verkenne nicht die Lage, in die ich mich gebracht habe. Der Gefallen, um den ich Sie bitte. Geben Sie mir meinen Revolver wieder und 5 Minuten. 1 Minute allein in diesem Zimmer. Nein. Sie werden hinnehmen, was auf Sie zukommt. Was werden Sie mit ihm machen, Ned? Wahrscheinlich gar nicht so sehr viel. Sein Alter, seine Prominenz und so weiter werden ihm helfen. Es besteht Aussicht, dass Sie ihn zwar wegen Totschlags verurteilen, das Urteil dann aber aussetzen oder gar aufheben. Glauben Sie, dass es ein Unfall war? Ich glaube, er ist einfach wütend geworden bei dem Gedanken, dass ihm sein Sohn die Chancen seiner Wiederwahl stören wollte, und hat zugeschlagen. Hat er Paul erschießen wollen? Das hat er. Er wäre auf die Tour großer alter Mann, der den Mordrecht, den die Justiz nicht rächen konnte, davongekommen. Er wusste, Paul würde den Mund nicht mehr halten, wenn er verhaftet würde. Paul hat den Mund gehalten, wie er auch ihren Vater für die Wiederwahl unterstützte, nur weil er sie wollte. Aber wenn er vorgab, ihren Bruder getötet zu haben, konnte er bei ihnen ja nicht ans Ziel gelangen. Was die anderen Leute dachten, war ihm egal. Aber er wusste nicht, dass auch sie dachten, er hätte ihn getötet, und er hätte sich im Handumdrehen von dem Verdacht gereinigt, wenn es ihm bekannt geworden wäre. Ich habe ihn gehasst. Ich habe ihm Unrecht getan. Und ich hasse ihn immer noch. Warum ist das so, Ned? Geben Sie mir keine Rätsel auf. Und Sie? Sie haben mich hintergangen und mich zum Narren gehalten und dies alles über mich gebracht. Und Sie hasse ich nicht. Noch mehr Rätsel. Wie lange, Ned? Wie lange haben Sie das schon gewusst? Das mit Vater? Ich weiß nicht. Im Hintergrund meines Kopfes hat es schon ziemlich lange gesteckt. Es war so ungefähr das Einzige, was zu Pauls albernem Verhalten passte. Wenn er Taylors Mörder gewesen wäre, hätte es mir schon viel früher gesagt. Es gab keinen Grund, weshalb er es mir hätte verheimlichen müssen. Durchaus Grund aber hatte er, Verbrechen ihres Vaters vor mir zu verheimlichen, denn er wusste, ich mochte ihren Vater nicht. Das hatte ich ihm deutlich genug zu verstehen gegeben. Er musste damit rechnen, dass ich ihren Vater hochgehen lassen würde. Dass ich ihn selber nicht hochgehen lassen würde, wusste er auch. Als ich ihm also mitteilte, ich würde den Mord so oder so aufklären, egal was er sagte, da legte er dieses falsche Geständnis vor mir ab, um mich aufzuhalten. Warum mochten Sie Vater nicht? Weil ich Zuhälter nicht mag. Und mich mögen Sie nicht, weil... Antworten Sie mir! Sie sind schon in Ordnung. Nur für Paul sind Sie nicht so, wie Sie ihm mitgespielt haben. Sie beide waren nichts als Gift für ihn. Ich habe versucht, ihm das klarzumachen. Ich habe versucht, ihm klarzumachen, dass Sie beide ihn als einen Vertreter aus dem unteren Tierreich betrachteten, auf das die Benehmensregeln sämtlich keine Anwendung fänden. Ich habe versucht, ihm klarzumachen, dass Ihr Vater ein Mann ist, der sein Leben lang gewohnt war, ohne viel Mühe zu gewinnen. Und dass er, wenn er einmal in die Klemme käme, entweder den Kopf verlieren oder sich in einen Wolf verwandeln würde. Naja, er war in Sie verliebt und so. Sie verachten mich. Und Sie halten mich für eine Hure. Ich verachte Sie durchaus nicht. Was immer Sie getan haben, Sie haben dafür bezahlt. Und Bezahlung dafür erhalten. Und das gilt für uns alle. Sie und Paul werden jetzt wieder Freunde sein. Ich will mich jetzt verabschieden müssen. Sie fahren doch nicht weg? Ich kann den 4.30 Uhr noch erreichen. Aber Sie gehen doch nicht für immer. Doch. Wenn ich es vermeiden kann, zu einem von diesen Prozessen wieder her zu müssen. Was sich wohl ohne größere Schwierigkeiten bewerkstelligen lassen wird, denke ich. Nehmen Sie mich mit? Wollen Sie wirklich weg oder sind Sie bloß im Moment ein bisschen durchgedreht? Aber es ist auch egal. Ich nehme Sie mit, wenn Sie weg wollen. Aber all das hier, wer wird sich darum kümmern? Das ist mir gleich. Unsere Gläubiger. Dann ist da noch was anderes, was Sie sich überlegen sollten. Alle Leute werden sagen, Sie hätten Ihren Vater verlassen, sobald er in Schwierigkeiten geriet. Ich verlasse ihn ja auch. Und ich will, dass die Leute das sagen. Mir ist ganz gleich, was Sie sagen. Wenn Sie mich nur mit fortnehmen. Ich würde es nicht tun, wenn er nur nicht weggegangen wäre und ihn allein auf dieser dunklen Straße liegen gelassen hätte. Darüber machen Sie sich mal jetzt keine Gedanken mehr. Wenn Sie mitgehen wollen, dann packen Sie. Aber nur, was Sie in zwei Koffer kriegen. Das andere Zeug können wir später nachschicken lassen. Vielleicht. In dem Traum, das habe ich Ihnen nie erzählt, war der Schlüssel aus Glas. Und er zerbrach uns in den Händen, gerade als wir die Tür offen hatten. Weil das Schloss klemmte und wir Gewalt anwenden mussten. Wir konnten die Schlangen nicht einsperren und sie kamen heraus und fielen über uns her. Und ich wachte schreiend auf. Das war bloß ein Traum. Vergessen Sie's. Sie haben meine Forelle ins Wasser zurückgeworfen. Oh. In meinem Traum. Wo fahren Sie? Wo fahren wir hin? New York. Zuerst einmal jedenfalls. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass du recht hattest und dass ich es jetzt weiß. Komm rein. Du bist weg? Ja. Opel hat einen Selbstmordversuch gemacht. Sie hat sich an ihrem einen Handgelenk die Pulsader aufgeschnitten. Sie hat allerdings nicht viel Blut verloren und es wird schon wieder werden, wenn sie es nicht ein zweites Mal versucht. Du hast ihr das angetan. Ich weiß nicht. Mein Gott, ich weiß es ja. Ich hoffe, du denkst nicht etwa, ich wäre besonders stolz auf mich. Ich glaube, nein, ich weiß, Opel würde dich gern noch sehen, bevor du gehst. Und du wirst ihr an meiner Stelle auf Wiedersehen sagen müssen. Ich war mit dem 4.30 Uhr. Ja, du hast ja ganz recht. Natürlich, Ned. Nun ja, Gott weiß, dass du recht hast. Was gedenkst du mit deinen nicht so ganz getreuen Gefolgsleuten zu machen? Willst du sie wieder auf Vordermann bringen oder haben sie sich selbst schon wieder auf Vordermann gebracht? Fahr und die ganzen übrigen Ratten. Ah. Ich werde ihnen Flötentöne beibringen. Es wird mich 4 Jahre kosten. Aber die 4 Jahre kann ich dazu benutzen, großen Hausputz zu machen und eine Organisation auf die Beine zu stellen, die nicht so leicht wieder umkippt. Willst du bei der Wahl hochgehen lassen? Jawohl. Und zwar mit Dynamit. Chad ist tot. Ich werde seine Mannschaft den Laden für die nächsten 4 Jahre überlassen. Es ist keiner dabei, der etwas aufbauen könnte, was stabil genug wäre, dass ich mir Sorgen darum machen müsste. Ich werde die Stadt beim nächsten Mal zurückbekommen. Und bis dahin habe ich meinen Hausputz über die Bühne gebracht. Du könntest auch jetzt noch gewinnen. Sicher. Aber mit diesen Dreckskerlen will ich's nicht. Es braucht Geduld und Nerven. Aber so ist wohl der beste Weg, schätze ich. Die sind alles, was ich habe. Bloß Krebs habe ich keinen. Musst du wirklich weg, Ned? Ich muss. Verdammt, ich will mich nicht zum Narren machen, aber ich hätte doch sehr gern das Gefühl, dass du mir, ob du nun gehst oder bleibst, nichts nachträgst, Ned. Ich trage dir nichts nach, Paul. Gibst du mir die Hand? Aber sicher. Geh nicht weg, Ned. Halt mit mir durch. Weiß Gott, ich brauche dich jetzt. Und selbst wenn ich dich nicht brauchte, ich würde tun, was ich nur könnte, um alles wieder gut zu machen. Du hast an mir nicht das Geringste wieder gut zu machen. Und du wirst... Ich kann nicht. Ich muss einfach weg. Naja, es geschieht mir recht. Damit hat es gar nichts zu tun. Janet ist hier. Viel Schaden zugefügt, Paul. Ich hab... Nein, Janet, nein. Nichts, was Sie tun könnten. Das ist alles... Janet geht mit mir fort. Ja, das... Muss ich. Ja, dann wünsche ich Glück. Sie hörten Der gläserne Schlüssel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Dashiell Hammett aus dem Amerikanischen von Hans Wollschläger. Hörspielbearbeitung in 2 Teilen Walter Adler. 2. Teil Der zerbrochene Schlüssel.